unser Klima platt. Sein gieriger Blick streift durch unsere Gegend. Lässt Mensch und Tier sich überall übergeben. Warten auf ihn, nimm dich in Acht, denn heute wirst du umgebracht. Warten auf ihn, sie ist noch rein, dein Tod wird die Erlösung sein. Warten auf ihn, nimm dich in Acht, denn heute wirst du umgebracht. Warten auf ihn, sie ist noch rein, dein Tod wird die Erlösung sein. Und warten bis deine Augen rausschießen. Mich freuen, haha, wenn er zusammenbricht und ein Straßentöter auf ihn.